Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Söppelberg zu erreichen. Hallo Tim! Hi Julian! Na? Richtig warm heute, oder? Ich hatte schon Bock zu grillen, aber das Wetter hat mir leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie sieht es denn bei dir da oben in Bremen aus? Also hier ist es tatsächlich immer noch sehr warm. Die Sonne scheint auch noch. Ich sitze hier im Boxershorts anstatt draußen mit einem kühlen Bier. Gut, ich sitze drin mit einem kühlen Bier. Sehr gut. Nein, also warm ist es hier definitiv auch, aber es regnet leider. Ich hatte mich sehr gefreut, ich wollte heute grillen. Ist dann flach gefallen. Jetzt sitze ich hier mit einer Flasche Wasser und nimm zwei. Das geht ja auch. Warm ist es auch in meinem Herzen, wenn ich an das durchweg positive Feedback denke, was wir für die erste Folge Gamerscore bekommen haben. Ja, stimmt. Also meine Mutter hat auch gesagt, dass meine Stimme voll schön ist und sie das voll interessant fand. Ja, deshalb sind wir, denke ich, auch ziemlich motiviert, weiterzumachen. Genau, also nicht nur meine Mutter, sondern auch ihr da draußen habt uns ja sehr, sehr schön und sehr, sehr viel positives Feedback gegeben. Viele von euch haben den Tim und mich gefragt, wann es denn endlich weitergeht, wann kommt die zweite Folge Gamerscore, wer ist der nächste Gast? Und deshalb sitzen wir hier und legen auch los. Ich würde sagen, und los geht's mit unserer Kategorie. Rund oder Schund. Und dieses Mal wollen wir top aktuell anfangen mit Trials Fusion. Zum dritten Mal gilt es mit dem Motocross über gefährliche Dünen, Berge und anderen Kram zu fahren. Dieses Mal übrigens in der Zukunft, glaube ich zumindest. Es sah ein bisschen aus nach Zukunft. Ja, es ist alles sehr futuristisch. Und ich meine, so komische Raumschiffe, UFOs und so ein Kram, die haben wir jetzt ja nicht so üblicherweise. Auch diese ganzen Gebäude, die da im Hintergrund stehen, die sehen jetzt nicht so aus, als wenn wir die auch irgendwo stehen haben. Gut, das kommt wahrscheinlich auf den Teil Deutschlands an, je nachdem, wie weit jetzt technologisiert. Hier im Norden Deutschlands gibt es keine Motocross-Fahrer mit Androidenbeinen. Doch, definitiv. Gerade bei McDonald's. Definitiv. Aber dann lass uns mal über das Spiel an sich reden. Von mir ganz simpel und schlichtweg, geiles Spiel. Ja, stimme ich dir zu. Trials HD war ja schon cool. Das hat er nur in diesen komischen Lagerhallen gespielt. Dann kam Trials Evolution. Und das fand ich richtig, richtig gut. Also da habe ich eigentlich so gedacht, so das perfekte Trials eigentlich. Oh, hör mal, in Trials Evolution habe ich so viele Stunden meines Lebens versenkt. Die werde ich nie wieder kriegen. Aber ich hoffe, ganz ehrlich, dass das auch mit Trials Fusion passieren wird. Dass ich am Ende zurückblicken kann und sagen kann, ja, diese Zeit habe ich nicht sinnvoll genutzt. Aber als du das erste Mal das neue Design gesehen hast, das heißt dieses sehr neonfarbenmäßige, elektronische... Ja? Okay. Ja. Also ich war da skeptisch, weil ich auch den alten Stil mochte, dieses Dreckige. Dann, als ich es dann gespielt habe, fand ich es eigentlich ganz cool, dass jetzt mal ein frischer Wind durch die Serie weht. Also was heißt durch die Serie? Es war jetzt jedes Mal schon ein anderer Stil, aber dass es doch ein bisschen anders war. Aber die Musik hat mir halt bei Trials Evolution besser gefallen. Aber gerade Musik ist sowas extrem geschmackspezifisches. Also da kann man jetzt dem Spiel keinen Plus- oder Minuspunkt für geben, ob das jetzt der Musikstil ist oder eine andere Musikrichtung. Aber diese Elektromusik, die passt schon richtig gut zum Spielgeschehen, finde ich. Ja, definitiv. Insbesondere mir persönlich hat der Rap bei Evolution nicht ganz so gut gefallen. Also der Rap, der war echt awkward. Also. Jo. Also, aber auch so muss ich sagen, die Fusion-Musik gefällt mir persönlich besser. Und auch nochmal zum Thema frischen Wind. Ich war von Anfang an positiv überrascht, dass es so durch das andere Setting ein komplett anderes Gefühl aufgekommen ist. Man hat direkt dieses Gefühl von neu, von anders. Man hat sich ja wirklich Gedanken gemacht. Ne? Eben nicht den mittlerweile 10. Nachfolger rausgebummt, der dann genau dasselbe ist, nur in anderen Waffen. Nein, sondern eben, du hast wirklich nochmal, die Entwickler haben sich hingesetzt, haben nochmal genau nachgedacht, so was hat unseren Spielern gefallen, was hat nicht so gut gefallen. Was könnten wir anders machen? Wodurch wird es ein bisschen spannender und so weiter und so fort? Und das haben sie super umgesetzt. Ich habe auch den Eindruck, dass die Steuerung ein bisschen besser von der Hand geht dieses Mal. Ich fand in Evolutions und auch in HD war das noch ein bisschen schwammig. Jetzt ist sie richtig schön, richtig knackig und man weiß auch genau, wo das Cross am Ende landen wird. Genau, also Spielprinzip und Steuerung, finde ich, sind über jeden Zweifel erhaben. Was man vielleicht noch so ein bisschen kritisieren könnte, ist, dass es nicht ganz immer nach aktuellsten Technikstandards aussieht. Teilweise sieht es wirklich richtig gut aus, aber teilweise denkt man so, ah, die Textur oder so. Aber das tut zumindest mir dem Spielspaß überhaupt keinen Abbruch. Ja, das sowieso nicht. Also für mich, und ich meine, dich kenne ich ja auch, ich kann auch für dich sprechen, Grafik, daran bemessen wir sowieso den Spielspaß nicht. Aber klar, ich meine, ne, Next Gen und aktuelle Generation, man erwartet schon ein bisschen was. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch fairerweise sagen, es ist kein Vollpreistitel und dementsprechend darf es auch jetzt mal hier an ein paar Ecken nicht ganz kantig sein. Wo du gerade sagst, Vollpreistitel, leider muss ich feststellen, dass ich teilweise dachte, DLC, also du kriegst halt für 40 Euro kriegst du die Konsolenvarianten im Laden stehend und hast dann gleichzeitig auch die kommenden DLCs drin, also den Season Pass, der liegt bei. Und da gibt es wohl sechs DLC-Pakete, die genau mit drin sind. Und ich habe das Gefühl, dass dann so ein paar Sachen rausgenommen worden sind, um sie dann als DLC zu verkaufen. Ja gut, wenn wir aber ganz ehrlich sind, guck dich um, welcher Publisher bzw. auch Entwickler macht das heutzutage nicht mehr. Viele Inhalte, die heutzutage als DLC verkauft werden, waren damals in Spielen selbstverständlich mit drin. So lässt sich halt das Geld machen. Und da wir auch das Geld reinstecken, kriegen wir es halt so wieder raus. Ne, ich weiß, was du meinst, ich kann das auch komplett nachvollziehen und ja, ich habe auch immer mal wieder mal, gerade bei DLC und diesen kleinen Add-ons, immer diesen bitteren Beigeschmack, das sind eigentlich so Dinge, vor 10 Jahren hätten wir die noch freigespielt während des Spielens, anstatt die kaufen zu müssen. Ja, weiß ich nicht. Generell gebe ich gerne Geld für ein schönes DLC aus, wenn ich das Spiel vorher durchgespielt habe, vollkommen begeistert war und dann irgendwie 2 Monate später kommt halt die Meldung, es wird Zusatzinhalte geben und dann gebe ich das Geld gerne aus, weil ich das Gefühl habe, ich kann noch mal was aus dem Spiel rausholen, noch mehr Spaß damit haben. Aber wenn gleich am Anfang das gleich schon so klar ist, habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber ich nehme es den Rattling Studios jetzt auch nicht übel. Nein, es ist aber auch ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, das ist auch mehr dieses Psychologische dahinter. Genau, was du gerade sagst, wo jetzt eben Redlinks hingeht und sagt, ja, es wird 6 DLCs geben, die habt ihr alle im Season Pass oder könnt ihr einzeln kaufen, während andere eben hingehen und das nicht direkt sagen, was da noch kommen wird. Und dann sagst du nach 2 Monaten, ja, das haben sie ja jetzt mit reingepackt, da gebe ich jetzt auch gerne Geld für aus, das haben sie ja nachentwickelt. Sind wir uns da wirklich so sicher? Ich meine, die Trials Fusion DLCs dauert auch ein bisschen, bis die kommen. Hast du schon recht, das ist wahr, ja. Also wie gesagt, ich bin sowieso immer noch großer Fan davon, mir Kram komplett frei zu spielen. Wird es leider immer weniger geben, da wir eben, wie du auch schon sagten, gerne bereit sind, Geld für DLCs auszugeben, wenn uns ein Spiel Spaß macht. So ist das eben. Und solange wir nicht hingehen und uns hinsetzen und keine Videospiele mehr spielen, wird sich das auch nicht mehr ändern. Die Hauptsache ist jedenfalls, dass Trials Fusion richtig viel Spaß macht. Und das ist eigentlich, fährt man nur von A nach B über ein paar Hindernisse. Aber das Spielprinzip macht so Spaß, so süchtig. Und auch diese Online-Geschichte, dass du die von deinen Freunden die Geister siehst, wie sind die gefahren? Er ist jetzt schon bei 3 Minuten viel weiter als ich. Und immer wieder wird dir vor Augen geführt, dein Kumpel ist besser als du. Oder du hast deinen Kumpel gerade übertrumpft. Das ist sowas von fordernd, dass es immer wieder Spaß macht, es nochmal zu versuchen und doch noch die Goldmedaille zu holen und den Rekord von den anderen zu knacken. Ja, das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ich weiß noch, in Evolutions habe ich mir mal in den Controller gebissen, weil der Chris mich in jeder Runde 1-2 Sekunden überholt hat. Ja, der ist meistens recht vorne dabei. Ja, das ist aber, glaube ich, auch, weil der Chris einfach mal die komplette Nacht durchzockt und dann morgens zur Arbeit geht, als sei nichts gewesen. Zur Arbeit, in Anführungsstrichen. Naja, aber ja, also Trials Fusion, definitiv super geiler Titel, kann ich auch wärmstens empfehlen. Gerade, das fällt mir noch ein, dass es auch im Multiplayer Spaß macht, das heißt im Couch-Koop. Du kannst dann ja mit bis zu 4 Leuten, glaube ich, deswegen habe ich mir extra noch Xbox One Controller geholt, die sind ja sowieso die besten Controller, auch noch gerade sehr günstig, bei einem bekannten Online-Händler gerade um die 40 Euro, was ja echt. Ich muss sagen, ich mag den 360-Controller mehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, wundert mich eigentlich, weil ich finde den Xbox One Controller perfekt. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls wollte ich sagen, dass gerade dieses Couch-Koop, dieser Modus bei Trials, da zu viert Rennen zu fahren, hat so ein riesen Schadenfreudepotenzial, macht so Bock und weckt so den Geist der Konkurrenz. Also das macht richtig viel Laune. Also das ist auch nochmal so ein Grund, warum man Trials Fusion eigentlich kaufen muss. Zumal es ohne Season Pass im Download nur 20 Euro kostet. Und das ist, finde ich, absolut einen fairen Preis. Ja, sage ich ja. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da gar komplett. Trials Fusion, finde ich auch, ist, was damals Super Mario für Jump'n'Run war, ist heutzutage Trials Fusion für... Moment, was ist eigentlich das Genre? Das Genre ist Geschicklichkeitsplattformer mit Motorrädern. Also unterm Strich, ganz klar, würde ich sagen, kriegt es von mir 8 von 10 überfahrene Eichhörnchen. Ja, würde ich auch sagen. 8 von 10 gebrochene Knochen. Sehr gut. Also ich habe mir mal den Zeh gebrochen, das ist jetzt kein Witz, weil ich auf eine Lego-Figur getreten bin. Ah, sehr gute Überleitung bei Lego, den Hobbit. Und zwei sehr interessante Dinge, wo wir gerade dabei sind. Ich habe noch nie was gebrochen. Das ist das interessante, der interessante Fact Nummer 1. Interessanter Fact Nummer 2 ist, ich habe als Kind mit Playmobil gespielt, nicht mit Lego. Kann aber trotzdem sagen... Ey, das macht dich mega unsympathisch. Ganz ehrlich, ich mochte beides. Ich habe Lego und Playmobil gespielt. Also mit Playmobil fand ich immer, konnte man besser spielen, weil die Figuren schön groß waren und auch die Wieso macht dich das unsympathisch? Ich habe nie gesagt, dass ich Lego nicht mag. Ich habe nur gesagt, dass ich als Kind mit Playmobil gespielt habe. So, das war so, ich weiß nicht, ich fand immer Playmobil cooler. Ich hatte natürlich auch Freunde und ähnliches, die Lego hatten, habe ich auch immer sehr gerne mit gespielt. Aber ich persönlich, ich fand es immer cooler, so Playmobil-Ritterburg und so ein Kram. Auf jeden Fall machen wir aber die Lego-Videospiele sehr, sehr viel Spaß. Und da gibt es ja mittlerweile tausende von Lego Batman, Lego Indiana Jones, Lego Marvel Super Heroes, Lego dies, Lego das. Ja, aber ich möchte gerne noch ausführen, warum ich das gesagt habe, von wegen unsympathisch, weil es gab früher ja die Kids, die haben nur Playmobil gespielt, dann gab es die Kids, die haben nur Lego gespielt und die, wie ich, immer beides gespielt haben. Die, die nur Playmobil gespielt haben, das waren meistens so Kinder, die keiner mochte, die waren eher so eigenbrötlerisch und waren meistens so ein bisschen arrogant. Und deshalb meinte ich, das macht dich unsympathisch, obwohl ich weiß, dass du natürlich ich finde es übrigens sehr schön, wie du mich als unsympathisch bezeichnest und gerade einfach mal die Hälfte unserer Zielgruppe beleidigt hast. Nein, ich habe gerade gesagt, dass ich dich ja kenne und dass du nicht so bist. Und das war nur eine Theorie, ja, was auf Kinder gesagt, bezogen war. Und damals war ich 8 Jahre alt. Jetzt als kannst du dich nicht mehr da rausreden. Jetzt ist es vorbei, Tim. Also Lego Hobbit, wie findest du es? Lego Hobbit ist ein gutes. Jetzt bin ich fast ausgerutscht. Hier mit meinem Popschutz. Man sollte halt nicht stehen, podcasten und dabei jonglieren. Ne? Das habe ich dir schon mal gesagt. Taschenbillard höchstens. Nee, oh, mache ich auch gerade. Die Lego-Spiele, sehr schön. Die Lego-Spiele sind ja generell eigentlich immer ganz gut. Also es gibt welche, die sind besser als die anderen. Ich finde, dass Lego Batman 2 DC Super Heroes und Lego Marvel Heroes sind die beiden besten Lego-Teile. Und wie siehst du das? Ja. Da stimme ich dir jetzt eigentlich einwandfrei zu. Da habe ich jetzt gar nichts. Also, ich muss sagen, Lego Marvel Super Heroes fand ich am besten bis jetzt. Wobei die Hälfte der Helden, die kennen die meisten gar nicht, weil sie die Comics nicht lesen. Und an Kinder zieht das sowieso vorbei, die ganzen vielen Insider. Und das gefällt mir sowieso sehr gut auch in Lego Hobbit. Da sind wieder sehr viele Witze drin, die eben auch sich dann halt an uns beide quasi richten. Also an Spieler, die schon ein bisschen älter sind. Teilweise finde ich aber auch die Rätsel zu schwer für Kinder. Ich weiß nicht, ob ich nur einfach so dumm bin. Das kann natürlich auch sein. Aber teilweise denke ich manchmal so, okay, das muss ich also machen und dann so, den Charakter, ob das jetzt so Kinder so unbedingt hinbekommen hätten, die sind ja meistens ab 0 oder ab 6 Jahren. Ja. Ich glaube, das Herr der Ringe-Lego ist noch eine Ausnahme, das ist, glaube ich, ab 12, komischerweise. Manchmal denke ich schon, ja, für Kinder ist das jetzt ein bisschen zu knifflig. Ich versuche gerade eigentlich schon drüber nachzudenken, welche Stelle du denn meinen könntest. Also ich ganz persönlich würde jetzt... Ich bin also zu dumm, ja, wir haben es raus. So ist es gar nicht gemeint, aber ich kann es unter dem Aspekt nachvollziehen, ja, es sind definitiv Stellen drin, wo ich auch sage, so boah, da müssen Kinder, das ist mehr dann Trial and Error, als wirklich drüber nachdenken und es verstehen. Aber wirklich zu schwer würde ich jetzt persönlich nicht behaupten. Nein, ich würde nicht sagen zu schwer, aber zum Beispiel ich probiere dann irgendwie eine gewisse Zeit da was kaputt zu machen, denkst du, es muss hier doch weitergehen, das Ding steht da, das ist kein normaler Stein, was musst du denn da machen, bis ich dann rausfinde, dass es dass du erst einen Charakter freispielen musst, den Level dann nochmal machen musst, um diesen Weg dann überhaupt zu gehen. Ja, okay, und verstehe. Das Rätselslösung eigentlich eine viel zu simple war, als dass ich darauf gekommen wäre. Und, gut, dann beschreibst du das, dass das Problem ja für dich genau umgekehrt. Du bist schon viel zu erwachsen, als dass du zu schlau, ne? Kindlich denken könntest. Ja, genau. Spielen sich alle sehr ähnlich. Also wenn kennst du eins, kennst du alle, könnte man sagen, ist nicht ganz fair die Aussage, weil die in der Qualität schon ein bisschen unterschiedlich sind, aber das Grundkonzept ist halt immer das gleiche. Ja. Wie würdest du das Spiel denn für jemanden beschreiben, der die Titel noch gar nicht gezockt hat, aber großer Hobbit-Fan ist und oder Lego-Fan? Wie würdest du das Spiel beschreiben? Als großer Hobbit-Fan würde ich dann jemanden darauf vorbereiten, dass es sich nicht selbst ernst nimmt und auch die Filme dann auch so ein bisschen veralbert werden, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Dass es dann ganz spannende Elemente gibt. Zum Beispiel, dass du am Anfang gleich die Zwerge spielen kannst, die in der Anfangssequenz vom ersten Hobbit ja nur kurz gezeigt wurden, als dann gezeigt wurde, wie der Zwergenkönig, wie gierig er ist und den Arkenstein und so weiter. Und dass du dann gleich schon loslegen kannst und die Welt der Zwerge dazu erforschen. Das war auch jetzt, womit ich quasi anfangen wollte. Ich war auch sehr überrascht, dass man in Anführungszeichen die komplette Filmgeschichte erleben kann. Denn der Film interpretiert das Buch sehr frei. um es mal nett zu formulieren. Sehr, sehr frei, ja. Aber ja, ich war auch positiv überrascht, dass ich direkt im einsamen Berg anfangen konnte und mir das alles anschauen und umhergehen konnte. Und also das fand ich auch sehr, sehr cool. Also insbesondere zeigt es auch, wie viel Zeit man eigentlich in den Titel versenken kann. Also ich habe jetzt noch nicht so weit gespielt, aber ich glaube, ich habe 2-3 Stunden habe ich jetzt drin versenkt und da kommt noch viel, viel mehr. Ich war auch überrascht, dass der Spirit von dem Film, also so dieses Gefühl, was der Film rüberbringt, ziemlich gut ins Spiel übertragen wurde. Gerade durch die Musik, die ja halt genau gleich ist. Und schon im Hauptmenü und wenn man dann, dass dann die deutsche Synchronstimme von dem alten Bilbo Beutlin da Frodo seinem Neffen dann die Geschichte erzählt, ja, hat mich sofort in dieses Herr der Ringe Hobbit Tolkien Universum reingezogen. Also das war, da war ich sofort drin und in halt die Interpretation von Peter Jackson halt. Finde ich sowieso sehr schön, dass man dass halt die Lego-Spiele dorthin gegangen sind, dass mittlerweile eine Synchronisation dabei ist. Es verleiht dem Ganzen eben noch eine viel interessantere Atmosphäre, in die man viel besser eintauchen kann. Unter den angesprochenen Punkten würde ich im Spiel 7 von 10 geben, und zwar 7 von 10 draufgetretenen Lego-Bauklötzen, wodurch man dann geflucht hat. Ah, das wollte ich sagen. Lego The Movie Video Game. Habe ich ja noch nicht gespielt. Ja, du hast aber den Film gesehen und ich habe den Film nicht gesehen und es gespielt und ich hatte trotzdem Spaß damit. Ich glaube, es gibt so ein Gesetz gegen, wenn man einen Film nicht gesehen hat, aber ein Spiel zum Film spielt, dass man dann Spaß haben darf, ist glaube ich verboten. Also damals, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs auf dem Gamecube hat sau viel Spaß gemacht. Und das haben wir gespielt, bevor wir den Film gesehen haben. Oh, sag das nicht zu laut, ey, sonst kommt gleich die Spaßpolizei bei dir ins Haus, Alter. Ohne Scheiß. Das ist gegen die Regel. Das Geilste war ja, dass ein Kumpel von mir dann aus dem Film rauskam und meinte so, ich fand irgendwie doof, dass Gandalf so wenig gezaubert hat. Da hab ich so, ey, ist das dein Ernst? Das du Spiel hast gerade den Abschluss besser der Herr der Ringe-Trilogie gesehen und du kritisierst, dass Gandalf zu wenig gezaubert hat. Was für ein Blödsinn. Nur weil er das Spiel vorher gespielt hat und da gab es halt ein eigenes Story-Part nur mit Gandalf. Ja, ja, das Spiel ich hab's auch gespielt. Gut. Ja, ja. Ich fand's auch, ich fand die zwei Türme noch besser, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, es ist, ich stell mir es gerade vor. Aber die konntest du nicht im Koop spielen, die zwei wieso, Türme. Das war schade. Wieso hat Legolas nicht 3 Saltos gemacht und 500 Pfeile auf einmal abgeschossen? Der Film ist voll scheiße. Das Spiel ist besser. Obwohl ich den Film nicht gesehen habe, hatte ich überhaupt kein Problem mit. Und ich freue mich bald auch den Film zu sehen, weil der soll ja ziemlich gut sein. Monster Kill. Wo wir gerade bei Katastrophen sind. Jetzt fang nicht an mit Kinect Sports Rivals. Über Kinect Sports Rivals. Ey, da haben wir letztes Mal, hast du letztes Mal schon so drüber abgelästert. Ja, aber mittlerweile habe ich es auch gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte über das Spiel gar nicht so krass ablästern, weil es zumindest für mich 1-2 Spiele hatte, die wirklich Spaß gemacht haben, besonders zusammen. Zielschießen und Bergsteigen fand ich sehr interessant. Da kam man sich nicht ganz so bescheuert vor, wenn man rumgezappelt hat, und das war auch sehr lustig. Aber Bowling und Tennis haben doch auch super funktioniert. Das Einzige, was wirklich nicht funktioniert hat, also nicht gut, war Fußball und das Zielschießen. Das fand ich beide echt so ein bisschen also, so. Also, das ist interessant. Ich meine, vielleicht kommt es wirklich auf die Kalibrierung an, auf die Umgebung. Aber Zielschießen hat zum Beispiel mir sehr gut funktioniert und sich nicht schlecht gemacht. Das Einzige, was ich hier blöd fand, sobald es ein bisschen in die höheren Schwierigkeitsgrade ging, war das alles mega hektisch und du hattest gar keinen Überblick mehr, was jetzt gezielte Schüsse und Laserstrahlen waren und so ein Kram. Also, das war, weiß ich nicht. Fußball, Bowling und Tennis, das hat so miserabel funktioniert während der Testzeit. Besonders Bowling haben wir eine Stunde lang versucht, da mal was Gerades hinzukriegen. Jedes Mal hat die Figur was anderes gemacht. Jedes Mal ging das raus aus der Bahn oder sonstiges. Und da hätte ich am liebsten einfach gesagt, Xbox, geh aus. Es kommt wirklich sehr auf die Kalibrierung an. Viele sagen so, oh, die Xbox One, die Sprachsteuerung funktioniert ja gar nicht. Liegt einfach daran, dass es nicht anständig kalibriert ist. Ich habe bei Bowling es wirklich kein einziges Mal hinbekommen, dass es funktioniert hat. Also ich werfe einen Strike nach dem anderen, wenn ich mich anstrenge. Gut, wie gesagt, vielleicht kommt es auch wirklich auf den Raum an oder sonstiges. Mhm. Aber so Fußball ging auch so gar nicht klar. Das muss ich aber sagen, das fand ich subjektiv wie objektiv sehr, sehr blöd umgesetzt, um es mal ganz salopp zu formulieren. Also total, du hast das eine ganz andere Schussbahn gehabt, als du eigentlich vor der Kamera gemacht hast. Kick ass! Was sahst du aus wie du? Wie nee, du, also du? Man wird schon idealisiert. Also man ist natürlich immer total muskulös und athletisch. Ja gut, aber, das bin ich aber auch, von daher. Ja, du ich, ja. Ich dachte, bei mir hat Kinect sogar ein bisschen untertrieben. Macht schon Spaß, kann man machen. Ich habe ja den Gamesville-Test geschrieben, habe 7 von 10 Punkten gegeben. Die finde ich auch angemessen, du wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ach, 3 von 10, 4 von 10, wenn überhaupt. Rein objektiv aber halt unter dem Standpunkt Grafik, Sound, Umsetzung, Liebe zum Detail und so weiter und so fort, würde ich trotzdem auch sagen, ja, 6 von 10. 7 von 10 nicht, aber 6 von 10. Okay. Wo es auch viel um Bewegung geht. Und zwar du FIFA, Fußball sprichst, gehe ich mal ganz kurz auf Klo. Bis gleich. Ja, dann spreche ich jetzt über FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014, sehr langer Titel. Und gleich vorab, Fußball interessiert mich kein bisschen. Ich wollte es immer mögen. Aber dafür haben wir ja auch E-Sports, oder? Ich meine, oder ist E-Sports auch nichts für dich? Nee, auch nicht. Oh, ich bin großer E-Sports-Fan. Aber egal, red weiter über das Runde, was ins Eckige muss. Was ich allerdings mag, sind Fußball-Weltmeisterschaften, weil ich mag die Atmosphäre. Ich mag, dass alle sich für etwas begeistern, dass die Leute generell viel besser gelaunt sind. Ich finde es auch immer sehr spannend zu sehen, welche Länder gegen welche antreten. Es ist halt eine sehr internationale Veranstaltung, eine sehr fröhlich bunte Veranstaltung und das gefällt mir immer ziemlich gut. Und es ist dann immer Sommer, es gibt viel Bier, alle sind gut gelaunt. Die WM mag ich immer sehr gerne. Ich weiß, viele Hardcore-Fußballfans regen sich darüber auf, über diese WM-Gucker, diese mainstreamigen Leute, die Fußball-WM gucken, nur weil es halt alle machen. Aber ich mag es. Und dieses Gefühl wird in FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014 gut umgesetzt. Da mal eine Runde zu spielen und einen Kumpel oder so, da habe ich schon Spaß dran. Und es ist leider nicht für die neuen Konsolen, also das gibt es nur für die Xbox 360 und die PS3. Und das finde ich ein bisschen schade, also gerade weil FIFA 14 ja auf den neuen Konsolen wirklich ziemlich klasse aussah. Gerade diese neue Ignite-Engine wird nicht mehr genutzt in Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014. Das ist ein bisschen schade, aber die Fußballstars erkenne sogar ich. Also echt? Ich weiß zwar oft nicht, wie sie heißen, aber ich kann sie auf der PS3. Ich hab die PS3-Fassung bekommen und ich erkenne sie, wenn ich sie denn kenne. Es gibt schön viel Modi. Ganz spannend finde ich es immer, wenn man die WM nachspielen kann. Also sobald man weiß, welches Land gegen welches spielt, kann man dann schon mal seine eigene WM spielen. Das, sowas finde ich immer fein und da haben Fußball- und FIFA-Fans, glaube ich, viel Spaß mit. Dark Souls 2. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und Dark Souls 2 ist ja auch so eine Hassliebe, oder? Ist es wirklich, für viele Leute ist es einfach eine Hassliebe, das stimmt. Also ich hatte es heute erst wieder, ich habe es jetzt mittlerweile auf dem PC jetzt nochmal gespielt, ich habe einen Zauberer angefangen und ja, wenn ich dann einfach mal hinterrücks erstochen werde oder so, würde ich einfach so gerne in den Bildschirm rein und einfach die Monster selber strangulieren. Aber darum geht es jetzt gar nicht, denn wir haben letztes Mal schon über den Titel sehr ausgiebig gesprochen. Jetzt geht es darum, das fand ich sehr interessant, meine bevorzugte Plattform ist eben der PC. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie finde, dass der PC mich zu einem besseren Menschen macht, sondern einfach nur, ich genieße es einfach ein bisschen mit einer höheren Bildwiederholungsfrequenz und schnelleren Ladezeiten und so ein Kram zu spielen. Ich hoffe, das kam jetzt nicht zu elitär rüber. War jetzt nicht zu PC Master Race. Nee, das soll es auch kein bisschen sein. Wie gesagt, ich spiele ja auch sehr gerne auf meiner PS4, auf meiner Xbox. Ich finde es aber sehr interessant, da haben wir kurz vorher drüber gesprochen, Tim. Du bist ja eigentlich eher so der Konsolero, du spielst eigentlich hauptsächlich auf der Konsole. Du hast jetzt aber gesagt, dir fällt das doch auch jetzt sehr krass auf, dieser Unterschied von Konsole zu PC. Ja, ich habe die PC-Version ja auch angeschmissen und muss sagen, es fällt wirklich auf. Gerade weil ich jetzt die Konsolenversion um die 150 Stunden gespielt habe. Ich spiele ja die PS3 und die 360-Version parallel. Also auf der PS3 habe ich einen Nahkämpfer und auf der 360 habe ich einen Magier-Pyromanten. Und das spielt sich halt komplett anders. Und auf dem PC habe ich einen Kleriker angefangen, der heilen kann, Wunder wirken, aber auch im Nahkampf ganz gut ist. Also so eine Mischung aus beiden. Und beim Spielen der PC-Version ist mir tatsächlich, muss ich zugeben, auch gefallen, es hat schönere Texturen und es läuft wirklich butterweich. Es fällt sofort auf. Stört mich nicht bei der Konsolenversion irgendwas, aber wenn ich es dann im direkten Vergleich sehe, merke ich schon, okay, ist schon was anderes. Deswegen hoffe ich jetzt mal auf eine Xbox One und PS4-Fassung. Ich glaube, die kommt auch. Ich finde es aber auch sehr interessant, weil du hast ja jetzt quasi die PC-Fassung. Wieso dann noch PS4 oder Xbox One? Wie gesagt, auch, weil du hast es ja jetzt quasi in der Form auf dem PC. Oder ist es einfach nur, weil du so eine große Liebe zu Dark Souls hast, dass du einfach auf jeder Plattform spielen möchtest? Das auch, ja. Aber ich bevorzuge Konsole eigentlich immer wegen dem Komfort, was von wegen, dass ich mich aufs Sofa setzen kann, dass ich einen Controller in die Hand nehmen kann, den ich lieber mag als Maus und Tastatur. Gut, du kannst Controller am PC anschließen, ich weiß. Du kannst auch den PC an Wohnzimmerfernseher anschließen, ich weiß. Aber ich mag das Interface. Ich mag meine Freundesliste, die ich auf der Xbox habe. Also ich habe früher viel auf dem PC gespielt, weil ich es halt nicht anders konnte oder weil es viele Spiele noch exklusiv für den PC gab. Und mir sind auch die Erfolge wichtig. Gut, die gibt es bei Steam auch. Aber die Erfolge spornen mich immer noch mal an. Also gerade bei Dark Souls, bei der PS3-Version, wollte ich immer die Platin haben. Bei Demon's Souls auf der PS3 habe ich es geschafft und bei Dark Souls 1 auch. Bei Dark Souls 2 wird es echt, glaube ich, nochmal ein richtiger Kampf. Aber das spornt mich halt immer enorm an. Und bei der PC-Version, ja, diese Steam-Erfolge habe ich mich jetzt noch nicht so mit auseinandergesetzt. Also auf der Xbox spiele ich momentan New Game Plus mit meiner Nahkämpferin weiter. Die ist ja komplett darauf ausgelegt, sehr schwere Waffen zu tragen und böse Schaden zu machen, während ich jetzt auf dem PC eben auch mit dem Magier weiterspiele. Ich muss sagen, ich finde den Magier um einiges leichter als die Nahkämpfer, hätte ich gar nicht gedacht. Genau, würde ich nämlich auch so sagen. Bei manchen Gegnern, die dir als Nahkämpfer leicht fallen, die sind dann als Magier echt schwer. Also ich habe jetzt, aber du kannst dir Hilfe dazu. Ich meine, gut, ich habe es jetzt vorher schon mal durchgespielt, aber ich habe gestern Abend mit der PC-Version angefangen, Magier gemacht und habe glaube ich in der ersten Stunde schon 3 Endbosse gelegt. Gut, wie gesagt, ich weiß auch schon, wo es lang geht und so ein Kram, aber einfach schön aus der Entfernung mit dem Seelenpfeil drauf und du bist eigentlich aus dem Schneider. Ja, wenn du das wirklich dann noch mit Pyromantie oder mit Wundern kombinierst, ist man dann schon echt krass drauf, das muss ich auch sagen. Definitiv. Ich habe einmal eine Xbox-Controller an meinen PC angeschlossen und eben via HDMI in meinen Receiver rein, das heißt also in mein Wohnzimmer, wo es dann eben auch aus einem schönen großen Fernseher rauskommt mit einem schönen Surround-System. Und da habe ich tatsächlich, heute bin ich mal hingegangen, habe das alles angeschlossen, habe das gemacht, habe es auf der Xbox angemacht und auf dem PC und bin einfach mal hingegangen, habe einfach so verglichen. Und ich muss sagen, vorher, was du auch gesagt hast, mir ist es gar nicht so krass aufgefallen, aber ja, so nachdem ich das gemacht habe, was mir ganz besonders aufgefallen sind die Ladezeiten. Das ist ja doch teilweise sehr krass auf der Konsole, besonders nach dem Tod darf man dann schon mal, also ich würde sagen, 10, 20 Sekunden warten auf der Xbox-Version, oder? Echt, so lange? Kommt mir jedenfalls nicht so lange vor. Ich finde es eigentlich immer so eine gute Verschnaufpause. Ich habe es jetzt nicht mega professionell gemessen, aber ich habe jetzt auf dem PC hab ich 1-2 Sekunden, wenn überhaupt, wenn ich überhaupt den Bildschirm sehe. Okay. Ich fand es wirklich sehr angenehm, mit den 60 Frames pro Sekunde zu zocken. Was mich auch tatsächlich ein ganz klein bisschen gestört hat, wenn ich mich ans Lagerfeuer auf der Xbox-Version hinsetze, dann ruckelt es immer ein bisschen. Und hat dann diese krassen Einbrüche. Weißt du, welche ich meine? Ja, ich merke sowas ja immer schlecht, aber das ist mir auch aufgefallen, ja. Ja, und zwar, aber jetzt, wenn ich am PC wirklich hinsetzen, aufstehen, das geht alles innerhalb wirklich von Sekunden und du merkst einfach diese Übergänge, merkt man nicht mehr so. Also, PC-Version lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man alle Plattformen mag und alle zur Verfügung hat, ist, glaube ich, die PC-Version momentan echt die richtige Wahl. Es ist jetzt schon die erste Mod raus, dass man die Grafik noch mal ein bisschen feiner machen kann, noch mal ein bisschen schicker machen kann. Das ist krass, oder? Das war schon bei Dark Souls 1 auf dem PC ja, so, dass ich hatte mir die PC-Version besorgt und habe dann sofort festgestellt, oh, die haben schon so einen Auflösungspatch rausgebracht, die Fans. Aber bevor wir jetzt dann noch so viel weiter in die Materie eintauchen, würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter mit unserem Gast, denn der wollte auch mit uns drüber sprechen. Genau, das ist ein alter Bekannter. Eigentlich wollten wir jemand anders als Gast bei uns begrüßen. Wir haben auch schon ein paar auf der Liste. Wir haben schon einige Zusagen bekommen von echt interessanten Leuten, die dann gerne mitmachen würden, worüber wir uns sehr freuen. Allerdings ist das natürlich immer so eine zeitliche Sache. Und da wir unseren ganz speziellen Gast haben, ganz doll lieb haben und der gerne kuscheln, immer Zeit hat, für uns jedenfalls, sonst ein sehr viel beschäftigter Mann, aber für uns hat er immer Zeit, bietet sich das jetzt einfach mal perfekt an, nochmal unseren Chris zu Gast willkommen zu heißen. Ja, also weiter geht's mit Megaster. Jetzt reden wir mit Christian Görn. Hallo Chris. Hallo. Über Dark Souls 2 und zwar den Online-Modus, denn der Chris und der Tim, die spielen jetzt seit Tagen den Online-Modus, jeden Tag, jede Nacht. Ja, quasi am Stück, 24 Stunden lang. Genau. Und das ist schön, das ist sehr schön, weil es Moralvorstellungen von Menschen, oder es zeigt, welche Art Moral Menschen besitzen. Du gehst in dein Spiel rein und du kannst dich verbeugen. Und wenn du dich nicht verbeugen kannst, oder wenn sich jemand nicht verbeugt, dann ist er nicht mein Freund und ich gehe wieder. Echt? Ich wink immer nur, wenn jemand reinkommt. Für diejenigen, die es ja nicht wissen, also in Dark Souls gibt es ja mehrere Möglichkeiten, quasi kooperativ oder kompetitiv gegeneinander und miteinander zu spielen. Die einfachste ist quasi, man legt sein Schriftzeichen irgendwo auf den Boden und kann dann von anderen Spielern in seine Welt gerufen werden. Das Ganze funktioniert noch einfacher, wenn man einen bestimmten Ring hat. Da kann man dann auswählen, ist man Gott der Liebe zugehörig, Gott der Sehnsucht, Gott der Träume, Wünsche, Glück, bla bla bla bla bla. Und je nachdem, ob man auch den gleichen Gott hat wie sein Kumpel, den man dann rufen möchte, besteht die Chance, dass man sein Schriftzeichen eher auf dem Boden sieht als sonst oder als üblich. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und wenn man dann quasi in ein fremdes Spiel reingerufen wird, hat man verschiedene Möglichkeiten der Geste. Da kann man unter anderem kann man sich verbeugen, man kann winken, man kann so ein Kopfab-Symbol machen und so weiter und so fort. Da finde ich das sehr wichtig, dass man demjenigen Dankbarkeit zeigt, der in so ein Spiel kommt. Also wenn ich dir jetzt zuwinken würde, würdest du wieder gehen, anstatt mich zu verbeugen? Nee, überhaupt. Also verbeugen oder winken oder sowas. Aber auf jeden Fall was Freundlicher. Eine nette Geste. Nicht die Kopfabgeste jedenfalls. Genau, die Kopfabgeste ist auch so nicht so cool. Genauso wie bei Duellen, wenn du jemanden infiltrierst. dann erwarte ich vor einem Duell tatsächlich auch eine Verbeugung. Die Zwerge mit dem Glockenturm, wie heißen sie nochmal? Glockenhüter. Glockenhüter, genau. Also da muss ich ja sagen, da hatte ich meine Probleme mit anfangs, denn waren ja dann irgendwie zwei, drei Leute auf einmal in deiner Welt, wenn man durch dieses kurze Seitengebiet da geht. Wisst ihr eventuell, von welchem ich rede? Das sind die Glockenhüter, die den Eid geschworen haben, die das Areal verteidigen vor Eindringlingen quasi. Da habe ich wirklich dann mein erstes Menschenbild verbrannt im Leuchtfeuer, weil das ja verhindert, dass Leute in deine Welt eindringen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit verringert. Okay. Und weil sonst wäre ich echt ziemlich frustriert gewesen, weil die mich ständig umgebracht haben. Also das habe ich nicht gemacht, aber was Chris gerade sagt, also bei mir hat sich keiner verbeugt. Die sind einfach eingedrungen in meine Welt, zu zweit, zu dritt oder so. Und dann haben sie einfach ganz schnell mich abgemeuchelt, ohne in irgendeiner Form was zu machen. Und danach natürlich schön die Muskeln gezeigt, weil sie so geil sind, wenn drei Leute auf einen gehen, der nur wie ein kopfloses Huhn rumrennt. Ja, das gewaltsame Eindringen ist ja nochmal was anderes als das geplante Duell. Es gibt ja auch die Zeichen, die rot leuchtenden Zeichen oder auch diese Drachenzeichen, die Drachenüberreste. Genau, genau. Die sind ja PvP-Zeichen und das sind so mehr auf Duelle ausgelegt. Gerade die Drachenzeichen, da geht es, glaube ich, nur 1 gegen 1. Und da gehört auf jeden Fall eine Verbeugung zum guten Ton. Ey, sehe ich genauso. Also es ist super wichtig, dass du irgendwie auch Ehre zeigst. Ich habe lieber ein gutes Duell, das ich verliere, wo ich merke, der Typ nimmt es genauso ernst wie ich und verbeugt sich davor und dann, weißt du, dann wartet man nochmal kurz 3 Sekunden und irgendwann gibt es dann halt den ersten Kampf. Als jemanden, der ins Spiel kommt, von mir geschlachtet wird, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich habe auch in PvP-Duellen, auch weil ich habe auch das öfter mal ein rotes Phantom gerufen oder eben für die Dragon Scales, die Drachenschuppen, sind immer sofort auf einen zugerannt und haben dann schnell zu mich versucht, umzubringen. Und da muss ich ja sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde es ein bisschen unausbalanciert, oder? Weil ich habe dann teilweise Leute, die halt einen Kleriker mit Hexerbild haben, die stellen sich dann 2 Meter von mir weg und hauen 2 Seelenpfeile raus und ich bin eigentlich schon tot. Also das Problem ist halt, ich bin zum Beispiel gar nicht auf PvP ausgelegt, so als Charakter. Und deswegen weiß ich, dass ich sehr, sehr wenige Chancen habe, so einen PvP zu gewinnen. Und dafür bin ich halt im normalen Kampf gegen Minions halt extrem gut. Aber das ist halt so der Punkt. Und also ich mag die Community von Dark Souls, habe ich bisher eigentlich fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Ja. Also immer wenn Tim und ich zum Beispiel auch spielen, wir sind jetzt gerade halt in so einem Bereich, wo wir viel leveln und aus Spaß irgendwie Leuchtfeuer erhöhen, so dass du quasi New Game Plus oder New Game Plus künstlich erschaffst. Und da holen wir uns immer wieder einen dann noch ins Team, um mit ihm gemeinsam zu kämpfen. Und es gibt halt so eine schöne Geste, da wirfst du dich auf den Boden und betest quasi so ein bisschen. So ein Kniefall und, heißt es. Genau, so ein Kniefall. Und da ist es so, dass wir rufen ihn, dann stellen wir uns quasi genau vor ihn und machen das die ganze Zeit auf 3. Also dann zählen wir immer so 1, 2, 3 und dann machen wir das. Und irgendwann, also dann daran erkennst du schon, wie der Typ drauf ist. Weil entweder macht er mit und freut sich total, oder aber er denkt so, was seid ihr für Assis und rennt einfach weg. Das ist so super auch komplett, lustig, wenn wir da synchron diesen Kniefall machen. Das sieht so dumm aus, diese Typen mit voll den krassen Waffen knien da so nieder und machen so diesen sehr seltsamen Kniefall. Ja, ist mega lustig, also wir haben einen Lachanfall. So, ja. Wir wollten auch mal gucken, bisher ist noch keiner wirklich gegangen dann richtig, sodass sie gesagt, okay, ey, mit euch spiele ich einfach nicht mehr. Ja, es macht schon Spaß. Also ich habe das, also wie gesagt, ich habe leider keine, jetzt noch mit keinen Kollegen oder Freunden jetzt gespielt, halt immer Phantom Zoo. Hast du auch keine? Ist ja auch schwierig für dich. Ja, ich hatte jetzt immer wieder mal das Problem, dass Leute dann einfach entweder komplett woanders hingerannt sind, was anderes gemacht haben, warum auch immer, oder einfach wieder gegangen sind, auch mitten im Bosskampf und so ein Kram, also... Nee. Traurig. Aber hast du die Erfahrung auf dem PC gemacht oder hast du die woanders gemacht? Nee, Xbox. PC spiele ich erst seit gestern. Okay. Das hätte einiges erklärt, wenn das auf dem PC gespielt hätte. Ich wollte fragen, vielleicht ist da ja der komplett unterschiedliche Online-Aspekt dann. Also bei mir ist es gar nicht so gewesen. Bisher waren alle, und wir machen das wirklich sehr, sehr, sehr, sehr häufig, alle, die ich aktiv rufe, sind sehr, sehr freundlich, weil sie ja auch belohnt werden dadurch. Also sie kriegen ja, ja, haben ja einfach auch Boni davon, ja. Wenn sie mir helfen. Nee, also ich habe bisher noch keine einzige schlechte Erfahrung gemacht. Ich muss ja sagen, Heides Phantom ist mein Lieblingsabschnitt bisher. Ja, also da kannst du sehr einfach cheesen, den Boss auch mal davon ab. Ja. Mir ist bei der PC-Version jetzt aufgefallen, dass es deutlich mehr Zeichen gibt. Das verkauft sich auch sehr gut, habe ich gesehen. Und man sieht wirklich an jeder Stelle Zeichen. Das ist echt eine coole Sache. Ja. Oh ja, das stimmt. Das ist mir aber auch aufgefallen. Also das meiste davon aber auch gar nichts mehr Nützliches in irgendeiner Form, sondern irgendwelche lustigen Wortwitze oder so ein Kram. Mit Zeichen meine ich wirklich die Rufzeichen. Ich meine nicht die Die Nachrichten. Nicht die Nachrichten. Oh, okay, habe ich jetzt. Okay, ja gut. Ja, das ja, wie gesagt, also vor Bossen hast du da wirklich massig, das stimmt. Würdet ihr sagen, dass sich das in den Versionen unterscheidet, was ihr bisher gespielt habt. Also ihr spielt ja tatsächlich alle drei Versionen. Ja, also der meinst du jetzt den reinen Online-Modus nur? Ja, den reinen Online-Modus. Es geht ein bisschen schneller, habe ich zumindest das Gefühl, das rein subjektive Gefühl, das ist halt auf dem PC. Du rufst jemanden und das ist der Phantomus quasi erscheint direkt vor dir, das hatte ich bis jetzt. Aber das kann auch, muss nicht zwingend an den Versionsunterschieden liegen. Was würdet ihr euch wünschen für den Online-Modus? Für den Online-Modus? Also was ich auch schon in Dark Souls 1 gewünscht habe, dass es noch einfacher geht, im Koop zu spielen mit Kollegen, dass man quasi von vornherein direkt einen Kollegen einladen kann, nicht, dass man das nicht über die Zeichen machen muss. Also ich würde das ja vermissen, wenn es nicht mehr über die Zeichen gehen würde. Und bis auf wenige Ausnahmen haben Chris und ich das echt fast immer super hinbekommen, zu zweit zu spielen. Eigentlich Genau, fast immer, also sie wenn haben ja wir jetzt auch wollten. zwei unterschiedliche ja, Basiswerte, quasi den Level und den Soul, wie Memory. ist es? Soul Full Memory Memory. Wert. Das heißt also, du kannst jetzt nicht einen zu gut oder zu schlecht gelevelten Partner haben. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber eigentlich ist es relativ easy, das Ganze zu schaffen. Du hast natürlich auch einige Sequenzen im Spiel, also zum Beispiel vor dem großen Rattentypen, wo da kannst du keine Kumpels holen. Und das macht natürlich dann auch wieder viel aus. Also du kannst halt nur in bestimmten Bereichen zusammen kooperieren. Ich hätte mir so krass gewünscht, dass dieser Rattentyp mit irgendjemandem von meinen Freunden zum Beispiel machbar gewesen wäre. Ja, Oder ich es hätte war die Chris da so Hölle. gern geholfen, ne? Es war Das einfach der schlimmste Gegner bitter. auf der ganzen scheiß Welt. So. Echt? Also gut, das Ding, was es hat halt ein bisschen gedauert, bis man kapiert hat, wie man ihn zu schlagen hat, oder? Also es ist zumindest bei mir jetzt ein paar Mal, ich musste ein paar Mal sterben, bis ich überhaupt kapiert habe, wen ich davon angreifen muss. Nein, nein, wir meinen nicht die Meute der Ratten, sondern wir meinen den königlichen Rattenprüfer, Ja, glaube ich. König Giraffe. Der quasi das Gegenstück von Dark Souls 1 von Sif, dem Riesenwolf. Ach, ja, doch, ja. Und Okay. man soll den halt auch, man soll auch was halt alleine machen. Ja, also ist, glaube ich, wirklich nur so ein Alter, jetzt mach doch mal was alleine Ding. Ansonsten, ich finde, also ich muss sagen, ich finde es super geil. Aufgrund der ganzen Gilden oder der ganzen Eide, die du leisten kannst, da hat halt jeder seine bestimmten Voraussetzungen und auch Wünsche an den PvE oder PvP-Modus auch online. Und das finde ich halt super. Also Ja. es macht einfach super viel Spaß zu sehen, okay, der entscheidet sich jetzt für so einen Drachenkrieger. Und ich mag es, dass die Leute dann auch sich irgendwie so, ja, sich an die Moralvorstellung von so einer Gilde halten und das versuchen voranzutreiben. Das mag ich sehr. Was ich super finde, ist, dass du nicht aus diesem System wirklich gut ausbrechen kannst. Das heißt, wenn jemand in deine Welt eindringt als Finstergeist und du gerade echt am Arsch bist, wenig Energie hast und auch keinen Mut mehr, irgendwie noch jemanden zu packen, dass du keine Chance hast. Du kannst nicht einfach die Konsole ausmachen oder einfach sagen, ich ziehe den Internetstecker, weil mit solchen Aktionen riskierst du ja, dass dein Spielstand kaputt geht. Und es ist ein Kumpel von mir tatsächlich passiert. Dark Souls speichert ja ständig zwischen. Wenn du in so einem Vorgang gerade ausmachst, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass dein Spielstand kaputt geht. Ja. Selber schuld, würde ich sagen. Ey, Online-Modus bei Dark Souls, ohne würde ich tatsächlich was vermissen. Auch aufgrund der Tatsache, was ja auch zum Online-Modus gehört, aufgrund der Nachrichten, die Leute dir schreiben. Also für diejenigen, die es nicht wissen, es gibt bei Dark Souls die Möglichkeit, Nachrichten auf dem Boden zu hinterlassen, die dann in bestimmten Welten auch angezeigt werden. Da gibt es halt einfach lustige Nachrichten, es gibt hilfreiche Nachrichten, es gibt Nachrichten, die dich irgendwie verarschen wollen. Und zu allen dreien fallen mir gerade gute Beispiele ein. In Majula zum Beispiel war es so, dass er diese Frau, bei der du leveln kannst, und da hinter ihr war quasi ein Zeichen, und da stand, enge Höhle, versuche Zunge. Und das fand ich halt ganz lustig eigentlich. Das hat mich ein bisschen aus der Welt gerissen, aber ich fand es halt sehr lustig. Hatte auch irgendwie 300 positive Bewertungen. Dann gab es direkt zu Beginn, wenn du also noch vor Majula kannst du rechts herunterspringen und dann quasi dir ein bisschen Loot holen. Und da war auch ein Zeichen, da stand so, ruhig fallen, Vorsicht, Schatz. Und da dachte ich mir so, ah, okay, ich habe dieses ganze System schon wieder fast vergessen gehabt, dass das hier so existiert in der Art. Und dachte mir so, ey, das ist ja hilfreich und cool. Und dann gab es das Gleiche. Später kommst du zu einem NPC, den du schon mal getroffen hast. Und da ist es so, an der Klippe ist ein Zeichen und da steht dann, versuche Sturzangriff. Und du kannst dich quasi von oben auf einen Gegner stürzen oder auf einen Feind stürzen. Du kannst es natürlich auch weil in Dark Souls 2 kannst du ja jeden NPC, auch die dich leveln und so weiter, kannst du töten. Und hast ihn dann einfach im Prinzip nicht mehr im Spiel. Und da war es dann so, dass dieser NPC, der eigentlich nur ein Händler ist und eigentlich vielleicht ein Freund, da stand halt, versuche Sturzangriff, hatte 40 positive Bewertungen. Und ich dachte mir so, okay, danke für den Hinweis. Versuche ich diesen Sturzangriff und sehe dann auch, fuck, das ist halt ein Händler. So, und ich habe ihn fast gekillt mit dieser einen Attacke. Bin dann aber auch so asozial, weil ich dachte, ey, das ist smart, das da zu machen, so ein Zeichen. Bin hin und hab's auch positiv bewertet. Ich glaube, das ist kein Spoiler, das ist relativ am Anfang. Aber in Dark Souls 1 gab es ja zwei verhasste Gegner, Ornstein und Smaug. Ich fand, das war so der schwerste Bosskampf in Dark Souls 1. In Dark Souls 2 gibt es ja einen Gegner, der sieht halt ziemlich genauso aus wie Ornstein. Man weiß nicht, ob er es ist oder nicht, aber sieht halt ziemlich so aus, benutzt aber eine andere Kraft. So, und da stand eine Nachricht auf dem Boden: Vision von Dickwanst. Weil Smaug, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ein ziemlich beleibter Typ ist, der einem ziemlich viel Ärger gemacht hat im ersten Teil. Und das waren so, ist so eine Anspielung an den ersten Teil. Das war also ein Fan, ein Dark Souls-Fan, der schon den ersten Teil gespielt hat. Und solche Sachen finde ich einfach nett, so diese Nachrichten. Das ist ein tolles Element. Ohne den Multiplayer-Modus wäre Dark Souls 2 nicht das, was es ja mittlerweile ist, oder? Ja, genau. Ich Gerne habe doch, übrigens immer gerade, doch. während wir jetzt gerade gesprochen haben, den Spiegelritter besiegt. Das heißt, Chris, da kann ich dir gleich helfen. Oh, das ist super, weil das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, du sagst es jetzt so, weil es jetzt aufgezeichnet wird, aber in Wirklichkeit ist es dir wirklich wichtig, dass ich dir den Ja, Arsch nein, rette. ich find das schön, dass, also ich mache ja ab und zu mal was für dich, dann machst du was für mich Ja. und so weiter und so fort. Eine Hand wäscht die andere, beide waschen das Gesicht. Deswegen mag ich das. Ich kenne den Ja. Spruch ein bisschen anders. Das ist mit Penis, aber passt schon. Ja gut, aber das ist der falsch dann. Vielen lieben Dank, Chris, dass du dich nochmal erbarmt hast. Das war ja nur eine Notlösung, weil die anderen keine Zeit hatten. Ihr wart auch nur eine Notlösung, weil ich gerade kacken musste und Unterhaltung brauchte. Ich bin hier gerade auf dem Pott. Das klang sehr authentisch. So Ja, oder das ist Und ich auch weiß, wie tatsächlich Chris so. kackt, das Vielen weiß lieben Dank dafür. Nein, wir reden jetzt über meinen Darm. Das sind die besten Gespräche. Also, Ja, lass bis es zum mit nächsten Dark Souls Mal. rausschneiden und lass einfach nur über Chris Ich finde übrigens, Kack dass ich finde find übrigens, dass Gamerscore mein Lieblingspodcast geworden ist jetzt von allen. Wow. Ja. Du hörst sonst keine. Ich höre nicht mal zu meinen Gib's eigenen zu. Sachen. Hier muss ich ja zuhören. Hier bin ich ja dabei. Ach so, okay. Ja. Stimmt. Ansonsten, wer Lust hat, mal mit uns Koop zu spielen, mit Tim oder mir, der kann ja auch Tim adden. Ne, Tim? Ja, unbedingt. Ja. Ich glaube Ja, auch über einfach bei Twitter twitter.com/ der Timster, Timster glaube anschreiben, oder? ich. Ja. Ja, genau. Das ernsthaft, das kann man gerne machen. Wir spielen immer gerne mit netten Leuten online. Aber bitte achtet darauf, dass ihr das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet habt und auf die Realschule geht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Weder frisch noch scheiß. Kaufhausgezocke. Wer kennt es nicht? Damals als kleiner Stöpsel rumstehen, von den großen Kindern weggeschubst werden, aber dann schön über die Schulter gucken, wenn Mario gespielt wird und eben darauf hoffen, den kleinen Lichtblick, dass man auch mal in den Controller darf. Oder Tim? Ja, das war schon so eine richtige Kultur. Da gab es ja auch immer Leute, die hast du halt immer da getroffen. Also manche Kinder sind halt wirklich nur von den Eltern abgegeben worden an den Zockstationen und manche kamen da wirklich dann in ihrer Freizeit auch hin. Also dazu gehörte ich jetzt nicht. Aber ein Kumpel von mir, der hat zum Beispiel Pokémon Snap damals, als dieser Pokémon-Hype war, hat er auf dem Nintendo 64 im Karstadt durchgezockt. Also ich muss zu meiner Schande dann auch gestehen, ich habe damals den ersten Sonic-Teil fast durchgespielt bei Toys R Us. Muss ich sagen, das fand ich immer sehr cool. Ich kann mich auch noch ganz vage daran erinnern, wie das aussah, dieser Gang. Da hast du dann die Super Nintendo-Spiele aufgereiht, die Mega Drive-Spiele. Und vor den Mega Drive-Spielen war halt ein Mega Drive mit Sonic. Vor den Super Nintendo-Spielen war Super Mario World. Die PS1 kenne ich auch noch als Aber Kaufhaus-Zockgerät. Also das geht, da glaube ich, dann bei der hörte das PS2 hört ja. es, glaube ich, irgendwann dann Genau, auf. also PS2 kenne ich jetzt auch noch, aber auch nur als dann das EyeToy rauskam. Da hat man nochmal so Stimmt. Stände für aufgebaut, damit man sich schön zum Affen machen konnte. Ja, ansonsten ist es ja leider so mehr oder weniger komplett ausgestorben, das Kaufhausgezocke. Woran meinst du, liegt das? Ich glaube, heutzutage sind Konsolen so viel mehr in den Mainstream gerückt. Wenn man jetzt gerade mal den Fernseher einschaltet und da läuft Werbung, das ist doch ständig auch auf den großen Sendern, nicht nur wie früher im KRTL-Programm oder Super RTL oder RTL 2, Anime-Werbepausen. Da gab es Pika, ja, genau. Nickelodeon. Gut, Kika hat keine Werbung, aber Oh. Nickelodeon und so, ja, da gab es halt Spielewerbung, aber sonst eher selten. Aber heutzutage ist es ja überhaupt nicht so. Da kommt ständig der neueste Assassin's Creed-Teil wird da drin beworben. Tausende Free-to-Play, Big Point, wie sie auch alle heißen, Games. Und daran sieht man schon, dass Konsolen oder Videospielen an sich viel mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt sind und aus dieser Nische raus. Und deshalb hat auch fast jede Familie mit Kindern eine Wii zu Hause stehen. Oder die Kinder haben DS. Und deshalb ist es, glaube ich, eine ganz andere Sache heutzutage. Heutzutage gibt es dann, ja, die PS4 und die Xbox One gibt es dann noch im Laden oft, in den Elektronikmärkten zum Spielen. Aber es ist halt nicht das Gleiche wie damals, als dann Scharen von Kindern vor der Konsole standen, total begeistert waren und auch teilweise nur da zocken konnten, weil sie es zu Hause nicht hatten, weil die eigene Konsole kaputt war oder weil sie das einfach zu teuer war für die Eltern. Ja. Und deshalb, ich glaube, daran liegt es hauptsächlich. Ja, das Problem hatte ich auch. Also mein Cousin hatte vor mir einen Super Nintendo, da bin ich dann auch so oft, wie ich konnte, hingegangen zum Zocken. Ja, man ist immer zu Leuten hingegangen, die man teilweise gar nicht mochte, nur wegen den Konsolen, die sie hatten. Eigentlich spricht das nicht für den eigenen Charakter, aber... Ja, das stimmt. Wobei, ich mag meinen Cousin sehr gerne. Also da war es jetzt nicht der Fall. Aber ja, ich habe meine Eltern so lange genervt, dass ich einen Super Nintendo haben will, bis ich endlich einen bekommen habe. Ich muss dazu sagen, er war gebraucht, was ich aber gar nicht schlimm fand. Damals wie heute nicht. Ja, aber so ein Super Mario World, wäre es von mir gegangen, hätte ich nie wieder was anderes gemacht, als Super Mario World zu spielen. Das ist eigentlich so mit das beste Spiel. Also es gibt richtig viel gute Super Nintendo-Spiele, aber es ist so mein All-Time-Favorite irgendwie. Und es war ein Startspiel, das muss man sich mal vorstellen. Wenn man sich die Startspiele von heute anguckt und das Startspiel von damals, das ist schon ein Riesenunterschied. Damals... Ich weiß, was du meinst. Und das Blöde ist so einfach, der Markt ist in Anführungszeichen ja krass gesättigt. So, was willst du heutzutage noch als mega geilen Starttitel raushauen, wo uns allen die Hosen aufgeht, ne? Eigentlich gibt's da schon einige. Nicht in der Form. Ja, aber damals hat man das doch nicht gewusst. Da hat man nur das Super Nintendo gewusst. Ja, aber damals hattest du Sonic und Mario. So, ne? Ja. Ist doch klar, dass wenn du ein Starttitel Super Mario World dann hast, dass ja, du hast es dir aber geholt und es war einfach dabei. Ja, und dann hast du gemerkt, boah, das ist ja eine Offenbarung. Also ich habe das Gefühl, früher hast du eher die Konsole gekauft wegen den Features und so viel Farben und guck mal, die technischen Sachen. Ich hätte jetzt umgekehrt gesagt, damals hast du die Konsole gekauft wegen den Spielen, heutzutage kaufst du wegen den Features. Ja, ich glaube, gerade während ich spreche, merkst du, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist. Ohne Features, 256 Farben hat der Kasten. Das war damals so voll. Oder von Nintendo auf Nintendo 64. Oh, es ist jetzt alles 3D. Die Startspiele von der Dreamcast waren zum Beispiel auch nicht toll. Die Leute haben sich die Dreamcast, in Amerika war die ja übrigens, was viele nicht wissen, total erfolgreich. Ist richtig krass durch die Decke gegangen anfangs. Aber die Dreamcast haben sich am Anfang halt auch, glaube ich, weniger wegen der Titel geholt, sondern eher wegen der Hardware, weil das halt damals verdammt nochmal beeindruckend war, Interessanter Fakt, den ich da gelesen habe. Die Wii U hat vor 2 Wochen den Punkt erreicht, an dem die Dreamcast gestorben ist. Und zu dem Zeitpunkt hatte die Dreamcast schon mehr als doppelt so viele Einheiten wie die Wii U verkauft. Krass. Ich muss sagen, ich habe auch eine Wii U und ich rühre das Ding dann an, wenn ein neues Mario rauskommt. Weil kommt ein neues Mario Kart und Smash. Ich meine, für Nintendo funktioniert es auch. Warum nicht? Ich habe da ehrlich gesagt gar nichts gegen. Ich bin immer noch großer Mario-Fan. Aber ja, Kaufhausgezocke, Street Fighter 2 und Mortal Kombat gab es übrigens auch damals im Kaufhaus. Zumindest bei mir. Es gab bei euch Mortal Kombat im Kaufhaus? Ja, das ist kein Scherz. Aber das Ding ist, ich konnte damals als 10-Jähriger, habe ich Half-Life gekauft, 98. So, da hat halt noch kein Schwein drauf geachtet, denn das waren Videospiele. Videospiele waren für Versager. Dementsprechend, dass die Versager doch Spiele ab 18 kaufen. Der Vermerk war ja hinten drauf, ganz unten, so klein, dass die alte Kassiererin im Kaufhaus das gar nicht lesen konnte. Wo du gerade sagst, alte Kassiererin im Kaufhaus. Hast du jemanden netten kennengelernt? Ja, letztes Wochenende, du. Ja. Nee, ich war letztens im Kaufland bei uns und da gibt es halt einen riesen Supermarkt. Da gibt es halt auch Spiele, natürlich krass teuer. Und die PC-Spiele, sowas wie Diablo 3, die Packungen, die stehen da so drin, da ist kein Saver drum aus Plastik oder sonst was, die stehen da so und werden auch angegrabbelt von den Leuten und sehen total abgefuckt aus, ohne dass die überhaupt schon mal gekauft wurden. Das Ding ist aber, dass die teilweise aufgerissen sind und auch richtig die Codes da rausgefischt sind oder die Codes abfotografiert sind und so weiter. Aber die CD ist halt vorne an der Info, die muss man sich nämlich dann da abholen. Die kapieren nämlich nicht, dass das Wichtige bei Titeln wie Diablo 3 der Code ist und nicht diese verdammte CD. Du kannst den Client ja auch so runterladen. Und das kapieren die einfach nicht. Und dann habe ich so gedacht, so, ey krass, wenn dann jetzt irgendwie eine Mutter das für den Sohn kauft, der gerade in diesem blöden Einkaufszentrum, dann kauft sie dieses Ding und ist total wertlos. Unterm Strich, Kaufhausgezocke, ich hätte es gern wieder. Ich würde mich gerne einfach hinstellen in Toys R Us als 25-Jähriger und kleine Kinder um mich rum haben, die zugucken, wie ich gerade PlayStation 4 oder... Du bist der krasseste Mensch der Welt. Ja, oder? Oder Xbox One-Spiele. Die kaufen dann T-Shirts mit deinem Gesicht drauf, oder? Nee, das würde keiner tun. Na, jedenfalls... Nein, würde selbst meine Mutter nicht machen, von daher. Wenn ich meinen kleinen Cousins erzähle, dass ich früher ins Kaufhaus gegangen bin, um Super Nintendo zu spielen, weil ich noch keinen hatte, dann gucken die mich an, ey, krass, wie wart ihr denn drauf? Bist voll du die Nerds. Cool. Denk ich so, ja, du hast schon reden. Du hast dein DS, Vita, PS3, sonst was zu Hause stehen. Hatte man damals nicht unbedingt gleich sofort zum Start. Time's up. Ja, ich würde sagen, für dieses Mal haben wir es dann auch wieder. Vielen Dank an die Publisher, dass wir auch bemustert werden mit schönen Titeln zum Spielen und Testen. Gut, dass du es erwähnst, denn ich hätte auch gerade keine Überleitung oder sowas im Kopf und was ich mir ausgedacht habe zu sagen. Von daher bin ich sehr froh, dass du mich unterbrochen hast, während ich mich verabschieden wollte. Das wäre sonst peinlich geworden, ne? Ja, definitiv. Vielen Dank für das tolle Feedback der ersten Folge. Wir hoffen, die zweite kommt da ansatzweise dran oder übertrifft die erste Folge in der Qualität. Ich hoffe, dass die zweite Folge die erste Folge nimmt und den Kopf ins Klo steckt der ersten Folge, um einfach zu zeigen, wie viel geiler die zweite Folge ist. Du musst dich an Sin City denken. Und wenn du genau ins Bild guckst, siehst du, was da auch alles drin schwimmt in diesem Klo. Wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt und wenn ihr Apfelgeräte benutzt, dann iTunes-Wertung hilft uns immer echt viel. Kostet euch nur ein paar Sekunden und uns bringt das ganz schön viel Freude. Und Nutten. Und Koks und Blackjack in der falschen Reihenfolge. Genau. Also, oder so. Vielen Dank. Dankeschön. Unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Und dann wieder mit ganz tollen Gästen und nicht mit Chris. Tschüss. Stehe ich jetzt nicht. Da bricht dir nicht dein Kopf, denn du brauchst ihn schließlich noch für deine Haare.